Unser Konkurrent in Oberkochen besitzt wieder ein Werkzeugmikroskop mit digitaler Anzeige. Wir haben ein solches Werkzeugmikroskop noch nicht. Und man muss die Frage stellen, ob es vielleicht ein Problem ist, Geräte mit hohem elektronischen Anteil zu bauen. Ich glaube, dass man diese Frage mit Ja und mit Nein beantworten muss, und ich möchte das begründen. Mit Nein deshalb, weil wir unter anderem seit einigen Jahren im VEB Carl Zeiss Elektrolabors und Konstruktionsbüros aufgebaut haben, in denen durchaus fähige Kader arbeiten, die das auch können. Es ist übrigens bezeichnend, dass 70% dieser wissenschaftlich-technischen Kräfte dort jünger sind als 30 Jahre. Und auf der anderen Seite ist es doch ein Problem, weil bei einem Teil unserer wissenschaftlich-technischen Kader auch überholte Auffassungen wirken, die es eben nicht ohne weiteres wahrhaben wollen, dass man der Elektrik einen besonderen Raum zuweisen muss, weil, so argumentieren sie, die guten Traditionen im Zeisswerk auf dem Gebiet der Feinmechanik Optik liegen, weil die Elektronik unter Umständen Geräte verteuert, weil sie störanfällig ist und vieles andere mehr. Sicher sind das aber auch keine Gesichtspunkte, und ich nehme an, die Ausführungen, die Genosse Ulbricht hier gemacht hat gestern, die werden doch zu einer Veränderung der Lage mit beitragen. Denn es gibt heute keinen Zweifel mehr, dass Automatisierung ohne Elektronik einfach undenkbar ist. Aber es gibt eben Missstände, die den Skeptikern scheinbar recht geben. Wir müssen feststellen, dass in manchen Fällen die Bauelementeindustrie den Qualitätsansprüchen nicht nachkommt und dass wir elektronische Bauelemente in relativ kleinen Stückzahlen selbst bauen. Jährlich bauen wir für ungefähr 14,5 Millionen elektronische Bauelemente und vieles dazu ist geradezu zur Stammproduktion geworden. Aber einiges kann man eben beim besten Willen nicht im Produktionsprofil des VEB Carl Zeiss unterbringen. Es handelt sich um Potentiometer, um Relaislaufgetriebe, Magnetkupplungen, Justierwiderstände und vieles andere mehr. Und darunter ist auch für rund 1 Million elektrischer Bauteile wie Buchsen, Schalter, Stecker und dergleichen. Wir kämpfen um den Welthöchststand auch bei den Kosten. Aber es ist erstaunlich, was uns ein solcher Eigenbau solcher Elemente kostet. Die Nachkalkulation eines Präzisionspotentiometers, das wir selbst bauen, zeigt Kosten von 70 Mark pro Stück. Auf dem Weltmarkt werden diese Dinge für 25 Mark ungefähr gehandelt. Und das ist kein Wunder, denn wir sind eben auf solche Produktion tatsächlich nicht eingerichtet. Und wir wären gern bereit, der Bauelementeindustrie meinetwegen 50 Mark dafür zu bezahlen, wenn sie uns diese Aufgabe abnehmen würde. Ein Wort zur Qualität. Es gibt eine DGL 8097. In dieser DGL ist festgelegt, es handelt sich um Germaniumdioden, dass bei 1000-stündiger Betriebsdauer ein 13%iger Ausfall von Dioden zulässig ist. Ein Zeitrechenautomat enthält 16.000 Dioden, das heißt, bei dieser Durchschnittsausfallrate müsste etwa alle 30 Minuten eine Diode kaputt gehen. Mit anderen Worten, jeder, der sich einen solchen Automat gekauft hat, ist schlecht beraten. Zum Glück ist es in der Praxis nicht ganz so schlimm. Das muss ich also auch hier sagen. Aber umso weniger, Genossen, verstehen wir die Festlegung dieser DGL, die doch offensichtlich nicht auf eine Verbesserung der Qualität orientiert. Ich möchte noch einiges sagen, Genossen, zu Fragen der Rechentechnik. Genosse Ulbricht hat hier diesem Problem einen ganzen Abschnitt in seiner Rede gewidmet. Und es gibt tatsächlich eine Disproportion, die sich zwischen der Entwicklung des Produktionsvolumens, des technischen Standes der Erzeugnisse und der Produktionstechnik einerseits gegenüber unseren zurückgebliebenen Methoden der Planung und Leitung im Betrieb andererseits ergeben. Und die Anwendung moderner Methoden ist gewiss ein wichtiger Bestandteil des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung. Neben dem Missverhältnis zwischen Vorfertigung und Montage sind unsere unzulänglichen Methoden der Planung und Leitung der Produktion eine zweite Hauptursache für mangelhaften Produktionsrhythmus und damit im Zusammenhang stehender ökonomischer Verluste. Es gibt einen Artikel von Genossen Kluschkow, Vizepräsident der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften, abgedruckt in der Presse der Sowjetunion, wo er meint, dass die Produktionskosten mindestens um 10% überhöht sind, weil der Plan nicht die Optimalvariante ist. Es fällt natürlich auch schwer, in unseren Betrieben mit Karteikarten, Listen und anderen manuellen Mitteln die Produktion zu steuern. Aber das ist in der Mehrzahl unserer Betriebe noch so und auch im VEB Carl Zeiss. In unserer Zeit ist es so, dass die Menge der zu verarbeitenden Informationen wesentlich schneller steigt als das Produktionsvolumen. Und Genosse Kluschkow kommt zu dem Schluss, in dem gleichen Artikel, dass bei gleichbleibendem technischen Stand der Datenverarbeitung etwa im Jahre 1980 die gesamte Sowjetbevölkerung in der Sphäre der Planung, Verwaltung und Rechnungslegung tätig sein müsste. So viel ich weiß, liebe Genossen, beschäftigt sich eine Regierungskommission mit der Durchsetzung der Rechentechnik und ich finde das sehr gut. Und auch der VEB Carl Zeiss ist vorgesehen, dass er sich am Bau solcher Elektronenrechner mitbeteiligen soll. Wir meinen aber, dass der Bau solcher Anlagen nur die eine Seite ist und dass die andere Seite darin besteht, dass die Industrie sich auf den Einsatz moderner Datenverarbeitungsanlagen gewissenhaft vorbereiten muss. Es könnte uns nämlich sonst passieren, dass wir in 2-3 Jahren elektronische Rechenmaschinen in größerem Umfang haben, bloß wir können sie nicht genug einsetzen, weil wir nicht wissen wozu. Nun wird einem häufig die Frage vorgelegt, kann denn die Wissenschaft ernstlich, also solide, derartige Prognosen stellen? Ich persönlich bejahe diese Frage unbedingt und ich möchte an wenigen Beispielen zeigen, dass der Blick der Wissenschaft, wenn man es recht betrachtet, doch außerordentlich weit geht. Die Antwort ist nicht immer positiv. Sie kann auch negativ sein. Auch das ist für eine Planung unter ökonomischen Gesichtspunkten und unter Umständen außerordentlich wichtig. Es ist neulich in der sowjetischen Presse ein Interview veröffentlicht worden über die Bemühungen der Gelehrten in Moskau an der Verschmelzung leichter Atomkerne, an der Fusion. Es wurde wieder eine neue Etappe mitgeteilt, die tatsächlich im Weltmaßstab eine Spitzenleistung darstellt. Die SU hat wieder mal auf diesem Gebiet die USA überholt, ganz klar. Und gleichzeitig wurde sehr klar formuliert, dass das nur Schritte sind in einer langen Kette und dass bis zu den ersten praktischen Realisierungen doch noch geraume Zeit verstreicht. In dem Interview waren keine Zahlen angegeben, es ist aber in Kreisen der Wissenschaftler ungefähr bekannt, wie die Abschätzungen liegen. Es ist so, dass man unter den Sachverständigen nicht rechnet, dass praktische Konsequenzen vor Ende des Jahrhunderts vorhanden sein werden. Auf dem Hauptproblem der friedlichen Ausnutzung der Fusion, die unfriedliche, die Wasserstoffbombe ist ja schon seit langer Zeit bekannt. Nun ist die Geschichte die, dass an diesem Beispiel eine Sache sehr interessant ist, dass auch wenn das Hauptziel in weiter Ferne ist, die Nebenprodukte eine ungeheure Bedeutung annehmen. Aus der Aktivierung der Tätigkeit auf dem wissenschaftlichen Gebiet, zu dem die Fusion gehört, nämlich der Plasmaphysik, sind bisher entstanden solche Dinge wie die Plasmastrahltechnik, die auch bei uns in der DDR sehr früh angefangen wurde zu entwickeln. Wir haben auch Erfolge. Ich erinnere nur zum Beispiel an die Erfolge des Zentralinstituts für Schweißtechnik, dann sagen wir bei Herrn von Ardenne und dergleichen Dinge mehr, wirklich ernstzunehmende Dinge. Die Technik, die sich daran knüpft, ist noch gar nicht zu übersehen und hat große wirtschaftliche Bedeutung, ganz entschieden. Ein neues Gebiet bahnt sich an, von dem man annimmt, dass es etwa zwischen 70 und 80 sehr aktuell werden wird. Das ist nämlich diese Plasmastrahltechnik zur Entwicklung einer heißen Chemie. Unsere Chemie spielt sich doch so ein paar hundert bis paar tausend Grad ab. Es gibt aber Chemiker, die der Ansicht sind, dass wenn man reagieren lässt bei Temperaturen über 10.000 Grad, manches noch viel interessanter ist unter Umständen. Tempogewinn und alle möglichen Dinge. Aber die ganze Geschichte ist natürlich die, dass darüber ist doch wenig publizierte Erfahrung. Die Leute, die im Weltmaßstab auf dem Gebiet arbeiten, die halten ihre Daten zurück, naturgemäß. Es ist aber eine zunehmende Konzentration der Kräfte auf dem Gebiet international festzustellen. Ganz eindeutig. Das war das zweite Nebenprodukt. Das dritte Nebenprodukt ist die direkte Erzeugung von Strom aus heißen Gasen. Wiederum gibt es hier Negativatteste. Man ist sich darüber einig, dass diese Sache aus technischen Gründen vor der zweiten Hälfte der 70er Jahre nicht spruchreif werden wird. Es gibt andererseits Wissenschaftler, die der Ansicht, dass die Kombination dieses Verfahrens der direkten Stromerzeugung mit Dingen aus den Spaltungsreaktoren unter Umständen ganz neue Perspektiven liefern wird, wahrscheinlich aber auch erst gegen Ende des Jahrhunderts. Man sieht doch daraus, dass tatsächlich dort, wo gearbeitet wird, der Blick recht weit nach vorne geht. Dass die Aussagen zwar nicht immer so sind, wie man es eigentlich nach einem Schema erwartet, aber dass sie doch formuliert interessant sind für Planung. Ich möchte sagen, dass man diese Reihe fortsetzen kann. Ich will mit Rücksicht auf die Zeit nicht zu viele Beispiele bringen. Ich würde sagen, die Wissenschaft reicht teilweise noch weiter. Ich möchte mir erlauben, auf eine Sache hinzuweisen, weil in der internationalen Literatur, sowohl der sowjetischen wie auch der in kapitalistischen Ländern, in der letzten Zeit mehrfach in großen Artikeln dazu Stellung genommen wird, das sind eventuelle Konsequenzen aus der Physik der Elementarteilchen und Felder. Die Physik, wie man das so etwas schlagwortartig nennt, der Materie und Antimaterie. Was kann man da erwarten? Ich würde persönlich meinen nächsten 50 bis 80 Jahren gar nichts. Und trotzdem wird jetzt schon daran gearbeitet. Das heißt eigentlich, wenn man sagt, dass jede Forschung irgendwann mal münden wird in praktische Anwendung, wir kennen kein einziges Beispiel, wo das nicht so wäre. Es ist immer so gewesen und jede Forschung wird praktische Konsequenzen zeitigen. Dann bedeutet das, dass auf einem solchen Gebiet wir mit einem Vorlauf von 50 bis 100 Jahren arbeiten, schon jetzt in der Welt. Solche Prognosen auf solchen einzelnen Gebieten sind denkbar. Es wird auch gearbeitet, zum Beispiel auf solchen Gebieten wie, gibt es Gravitationsstrahlung oder gibt es keine? Wer die populäre Literatur liest, auch so ernstzunehmende Publikationsorgane wie die Sowjetunion, dieses Illustrierte Blatt, dort war ein großer Aufsatz über Gravitationsforschung drin. Das heißt, es ist so, die Wissenschaft kann nicht anders. Sie muss zum Teil außerordentlich weit voraus ihre Dinge in Angriff nehmen und betrachten. Ist das aber das Problem, was vor uns steht? Nein, das ist es nicht. Wenn man nur von diesen wissenschaftlichen Möglichkeiten ausgeht, dann kann man leicht in eine etwas ungünstige Situation geraten. Das ist ein ideologisches Problem, was ich kurz nennen möchte, das uns entgegentritt bei einem Teil der populärwissenschaftlichen Literatur. Dort wird die Frage der Auswirkung der Wissenschaft in der Technik als etwas, was von selbst läuft, hingestellt, sodass zum Schluss die Welt sich in ein technisches Larvenland verwandelt. Dass in Wirklichkeit in dieser Kette von der Erkundungsforschung bis zur Produktion gar keine Spontaneität ist, sondern jeder Schritt bewusst geplant wird, bewusst erarbeitet werden muss. Und ihr seht ja selbst aus den Ausführungen des Referats oder schon meiner Vorredner, was das bedeutet, Realisierung eines wissenschaftlichen Ergebnisses, welche Anstrengungen an Geld, an Kadern dazu nötig sind. Dann seht ihr, dass die ganze Geschichte nicht so ist, wie, sagen wir mal, in solchen Darstellungen. Ich bin der Meinung, man sollte überhaupt die populärwissenschaftliche Literatur, die bei uns erscheint, unter diesem Gesichtspunkt durchsehen. Wir müssen doch erwarten, dass auch dort die neue ökonomische Betrachtungsweise, die uns doch in dem letzten Jahr schon so weit gebracht hat, auch Platz greift. Dass die neue Technik eben nicht von allein kommt, sondern dass sie Anstrengung erfordert und dass die ökonomischen und die wissenschaftlichen Dinge zusammen betrachtet werden müssen. Was nützen uns Betrachtungen, wo sagen wir prognostiziert wird, dass im Jahre 2000 die Menschen mit einer Rakete nach New York fliegen? Jeder kann ausrechnen, dass das viel zu teuer ist. Das geht nicht. Man kann technisch alles machen, wenn man Geld reinsteckt. Die Wissenschaft hat einen solchen Fundus schon akkumuliert, dass man praktisch alles realisieren kann, was man sich ausdenken kann, wenn man genug Geld hat. Aber wenn man ökonomisch rangeht an die Dinge, dann kann man bei weitem nichts machen, bei weitem nicht. Das wäre nicht das Richtige. Und unsere Stärke ist, liebe Genossen, unsere Stärke im letzten Jahr ist, dass wir uns durchgerungen haben, auch die allerwissenschaftlichsten Probleme und durch die ökonomische Brille zu sehen. Wenn wir im letzten Jahr so gut abgeschnitten haben, wie in dem Referat von Genossen Ulbricht steht, mit einer positiven Zahlungsbilanz sozusagen, dann ist das diese ökonomische Betrachtungsweise, die uns gleich schon etwas gebracht hat. Und sie wird uns noch mehr bringen. So zeigt sich insbesondere in dem Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik, dem Hauptproduzenten für Schichtwiderstände in unserer Republik, dass hier das neue Prinzip des Plans und des Leitens, ich möchte mir erlauben zu sagen, von der VVB ab bis zum Betrieb hinein noch nicht genügend begriffen ist. In diesem Betrieb wurde für das Jahr 1963 die Automatisierung eines Hauptteils der Widerstandsproduktion durchgeführt. Dabei stellten sie eine Reihe von Fragen heraus, die wahrscheinlich lehrend für die Automatisierung überhaupt sein dürfen. Denn im Betrieb wurde automatisiert, aber manche Zulieferer arbeiten noch wie in der Zeit der Manufaktur. Wem das nicht glaubwürdig erscheint, dem bitte ich mal, sich das alte Kloster Veilsdorf im Bezirk Suhl anzusehen, in dem man weiß Gott nicht davon reden kann, dass hier eine moderne Produktion im Gang ist. Aber Genossen, wenn man automatisiert, dann kann doch nicht bloß die Finalproduktion automatisiert sein. Dann muss doch an eine ordentliche Zulieferung gedacht sein. So stellen wir uns das jedenfalls vor und ich hoffe, dass das im Volkswirtschaftsrat ebenso ist. Um hier voranzukommen, haben die Genossen im vorigen Jahr mit 4 VVBen einen komplexen Wettbewerb abgeschlossen. Aber während im Karl-Marx-Werk die VVB Schienenfahrzeuge diejenige war, die, wenn auch mit Unterstützung der Parteiorganisation, das Ganze in die Hand genommen hatte, überließ die VVB Bauelemente und Vakuumtechnik das Ganze dem Betrieb. Sie verfolgte zwar den Ablauf mit Sympathie, aber nicht mit mehr. Mit dem komplexen Wettbewerb waren wir nicht in der Lage, alle stehenden Aufgaben im Jahre 1963 zu erledigen. Der Betrieb erfüllte nicht seinen Plan und überzog wesentlich seine Kosten. Ich glaube, ich brauche die Zahlen gar nicht darzulegen. An jeder Ecke der Räume hier außenrum sind sie deutlich gekennzeichnet. Und ich möchte sagen, diese Zahlen, die hier gekennzeichnet sind, stimmen noch gar nicht mal. Die Wirklichkeit sieht ja doch noch wesentlich gröber aus. Wir wollen uns ja nicht vormachen. Was machen wir nun? Verlegt man das Werk in einen anderen Bezirk oder die Bezirksleitung? Nein, genau so. Wenn ich davon sprach, dass wir in der wenig beneidenswerten Lage sind, dann hatte das einen guten Grund. Aber ich habe gar keinen Zweifel daran, dass wir die Dinge meistern werden. So. Aber wenn wir schon für ein Institut wie das Institut für Halbfedertechnik, anderthalb Jahre brauchen, um einen neuen Leiter zu finden, das wird nicht helfen, diese Dinge kurzfristig zu lösen. Und einige Genossen haben doch geglaubt, sie müssten das mit dem Leiter noch unmittelbar vor dem 5. Plenum erledigen und haben das sozusagen rasch am Sonnabend getan, damit die anderthalb Jahre mit dem 5. Plenum ihren Abschluss finden. Wir werden mit Hilfe der Partei, und sie hat sich durchaus gefestigt, doch auf diesen Gebiete einige Schritte vorankommen. Ich will das im Verlauf meiner Ausführung noch darlegen. Nun dreht es sich doch hier um einen führenden Zweig unserer Volkswirtschaft. Es gibt ja nichts auf elektronischem Gebiet, was ohne die Widerstände aus Telte funktioniert. Ich möchte daran erinnern, dass seinerzeit, ja Genossen, mit und ohne Widerstände, ich möchte auch hier sagen, dass vor einem Jahr auf dem 14. Plenum die Frage der ideologischen Widerstände in Teltow eine nicht geringe Rolle spielte. Gewiss kann man nicht behaupten, dass sie alle überwunden sind. Aber doch sind in diesem Betrieb, das kann man sagen, die Parteikraft und der Einfluss der Partei im letzten Jahr so gestiegen, dass sich im Bewusstsein breiter Kreise der Belegschaft, insbesondere der Frauen, einiges verändert hat. Anfang Januar war in diesem Betrieb eine Mitgliederversammlung, an der öffentlich zu all diesen Fragen Stellung genommen wurde. Zu allen wesentlichen innerbetrieblichen Mängeln und zu den ideologischen Unklarheiten. Die Folge war, dass begonnen wurde, die Pläne besser zu erfüllen. Viele Fragen sind inzwischen gelöst worden mit sozialistischen Arbeitsgemeinschaften. Zum Beispiel hat die Lackfabrik in Berlin-Weißensee ihre Aufgaben zumindest in Angriff genommen. Im Januar mussten die Leiter der Industrieabteilungen der führenden Zweige vor der Leitung des Volkswirtschaftsrats Rechenschaft über die wichtigsten Ergebnisse des Jahres 1963 und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen ablegen. Daraus konnten wir wichtige Erkenntnisse gewinnen, die uns in Verbindung mit der 5. ZK-Tagung in die Lage versetzen, schnell weitere Maßnahmen zur qualitativen Veränderung der Arbeitsweise des Volkswirtschaftsrats, der VVB und Bezirkswirtschaftsräte zu treffen. Sie bilden die Grundlinie für die Rechenschaftslegung der Generaldirektoren vor den Industrieabteilungsleitern. Erfahrungen, die wir dabei machten, sind unter anderem folgende. Mitarbeiter und Leiter im Apparat des Volkswirtschaftsrats, der VVB und Bezirkswirtschaftsräte wissen wohl, wie die Ergebnisse der Planerfüllung in ihrem Tätigkeitsbereich aussehen. Aber das sind meistens Kenntnisse nach dem Muster eines statistischen Berichts, nur dass Worte anstelle der Zahlen verwandt werden. Für eine tiefgehende ökonomische oder wissenschaftlich-technische Analyse der Ergebnisse in der Planerfüllung hatten sie noch wenig Zeit. Wenn diese Genossen dann noch erläutern sollen, wie die Planergebnisse unter Beachtung der Hauptbestandteile des neuen ökonomischen Systems zustande kamen, dann fangen sie an zu schwitzen. Es ist so, und wir genieren es gar nicht, das offen zu sagen, die wissenschaftliche Durchdringung unserer Erfolge oder auch der Misserfolge steht noch nicht im Mittelpunkt der täglichen Arbeit. Zum Beispiel in einigen großen Chemiebetrieben, fast alle Chemie-VVB, gibt es Unzulänglichkeiten in der richtigen Planung des Lohnfonds und des Lohnfondszuwachses. Dort können zum Beispiel nicht alle zur Verfügung stehenden Kräfte, die von Hoch- und Fachschulen abgehen, eingesetzt werden. Nicht etwa, weil kein Bedarf vorliegt, sondern weil der Lohnfondszuwachs entsprechend des höheren Prozentsatzes der Zuführung qualifizierter Kader nicht differenziert geplant wurde. Unter den jungen Fachleuten dieser Betriebe gibt es auch aus diesen Gründen eine starke Fluktuation. In einem anderen Chemiegroßbetrieb hat man übersehen, dass 1964 ein Schaltjahr ist. Niemand hat bis vor kurzem bemerkt, dass für den 29. Februar keine Lohnsumme eingeplant ist. Die Genossen zerbrechen sich nun den Kopf, wie sie die Arbeiter des Werkes bezahlen sollen. Wer muss denn daran denken? Tja. Vom elektrochemischen Kombinat Bitterfeld macht man uns darauf aufmerksam, dass trotz der Beschlüsse des 6. Parteitags und der Wirtschaftskonferenz die Verordnung über die Lohnfondskontrolle von 1961, die viele notwendige und richtige Feststellungen hat, auch noch Maßnahmen im Sinne des Produktionsaufgebots enthält. Natürlich macht das dem ökonomischen Direktor gewisse Schwierigkeiten, denn verschiedene Grundsätze in der Anwendung des Lohnfonds wurden in den vergangenen 2,5 Jahren geändert. In Leuna 1 wird der Lohnfonds mit den Ausbildungskosten von mehreren hundert Arbeitskräften für Leuna 2 belastet. Die Folge ist, die vorgesehene Erhöhung der Arbeitsproduktivität kann im ersten Halbjahr 1964 bei weitem nicht erreicht werden. Entsprechend den Prinzipien des neuen ökonomischen Systems wäre es richtiger, diese speziellen Kosten für Leuna II in Rechnung zu stellen. Aber die Genossen können sich darüber nicht einigen. In dieser Art gibt es viele Unzulänglichkeiten, die teils in den Betrieben, aber bestimmt schon in der VVB hätten gemerkt und korrigiert werden müssen. Das ist nicht rechtzeitig geschehen. Auch die Industrieabteilung des Volkswirtschaftsrats hat diese Vorgänge nicht richtig erfasst. Anstatt nun zu prüfen, ob der gesamte Fragenkomplex innere Zusammenhänge hat und einer eingehenden wissenschaftlichen Analyse unterzogen werden müsste, beschäftigt man sich mit einzelnen Auswirkungen und nicht mit dem Hauptproblem. Bei diesem Fragenkomplex handelt es sich doch um eine wichtige Seite der materiellen Interessiertheit. Jetzt wird beispielsweise gemeinsam mit der staatlichen Plankommission in mehreren Chemiebetrieben und VVB untersucht, wie das Gesamtproblem Lohnfonds, Durchschnittslohn, Prämie, Arbeitsproduktivität und Plan neue Technik in der Praxis wirkt. Wenn die richtige Beurteilung der Wirkung des Systems ökonomischer Hebel ist in den Chemiebetrieben, die nach kontinuierlichen und diskontinuierlichen Prozessen arbeiten, von großer Bedeutung. Die Industrieabteilung Chemie hätte richtig getan, rechtzeitig eine entsprechende Empfehlung an die betroffenen VVB zu geben. Sie mögen diesen Fragenkomplex selber gründlich überprüfen. Leiter und Mitarbeiter aller zentralen Organe der Wirtschaftsführung müssen deshalb ihre Anstrengungen erhöhen, um vom Arbeitsstil der Flickschusterei wegzukommen. Was verstehe ich darunter? Beispielsweise der Druck, den die Sortimentslücken auf die Arbeit der VVB und auf die Industrieabteilungen ausüben, frisst eine Unmenge Kraft. In zahlreichen Sortimenten wichtigster Zulieferungen und nicht nur in Finalerzeugnissen haben wir ein beträchtliches Defizit. Das heißt, in bestimmten Sortimenten ist unser Plan noch nicht real, nicht proportional der Gesamtentwicklung. Und wenn die Reserven nicht greifbar sind, dann geht ein sehr harter Kampf vor sich, der viel Nerven kostet. Der eine schreit und sagt, er verlangt eine kontinuierliche Produktion, denn aufgrund der ökonomischen Bedingungen habe er das Recht, in großer Serie zu produzieren. Der andere ist ein Vertreter wichtigster Investobjekte und verlangt eine Belieferung nach seinen speziellen Schwerpunkten und nach dem, was gerade dringt. Ein dritter kommt mit einem Katastrophenfall an, weil in irgendeinem Kraftwerk ein Block steht. Vom Außenhandel kommt dann die Forderung, liefert Ersatzteile, weil das nicht weitergeht. Ein fünfter droht, er sagt, er hat schon 2 Jahre für das und das Erzeugnis einen Vertrag, aber es wird nicht beliefert. Und so geht das, möchte ich sagen, in bunter Reihenfolge. Greifen die übergeordneten Organe ein, dann schreien die Untergeordneten und sagen, ihr reglementiert uns. Greifen sie nicht ein, dann schreien die anderen, warum greift ihr nicht ein, damit die Schwerpunkte versorgt werden? Ich muss sagen, das ist eine sehr komplizierte Lage. Für diese neue Chlorfabrik wurde keine Vorplanung erarbeitet, sondern infolge angeblichen Zeitmangels wurde sofort mit dem Grundprojekt begonnen. Klarheit über den Standort bestand nicht. Dadurch ergab sich folgender Projektierungsablauf. Erster Standort, Nünchritz, Projektierungsbeginn September 1958. Zweiter Standort, Ammendorf, 5% Projektausarbeitung, dann streichen. Dritter Standort, Projektierungsbeginn 1959, Hauptprojektant VEB Chemische Werke Buna. Mit der Festlegung im März 1959 Das Vorhaben in den chemischen Werken Buna zu errichten wurde beschlossen, das Vorhaben bis spätestens 30. Juni 1961 produktionswirksam fertigzustellen. Der Zeitraum vom Beginn der Projektierung bis zur Inbetriebnahme betrug also nur 2¼ Jahr. An und für sich ist das eine moderne Zielstellung. Jedoch, bei einem Gesamtwertumfang von 54 Millionen D-Mark und davon 16 Millionen Bau und einer derart ungenügenden Vorbereitung, war diese Inbetriebnahme von vornherein irreal. Der erste Staatsplantermin, welcher am 30. September 1959 festgelegt wurde, sah eine Inbetriebnahme für die erste Ausbaustufe zum 30. Juni 61 und für die zweite Ausbaustufe zum 31. Dezember 61 vor. Am 11. Oktober 1960 erfolgte eine Verschiebung der ersten Ausbaustufe auf den 31. März 1962 und der zweiten Ausbaustufe auf den 30. September 1962. Am 25. März 1961 wurde der Staatsplantermin für beide Ausbaustufen auf den 30. September 1963 festgelegt und schließlich am 8. März 1962 auf den 1. Juni 1964. Die Inbetriebnahme der Produktionskapazität des Investvorhaben Neue Chlorfabrik wurde also insgesamt um rund 3 Jahre verschoben. Die Ursachen für die laufende Veränderung sind hauptsächlich in der ungenügenden Vorbereitung zu suchen. Die Konzeption zur Projektierung war noch nicht ausgereift. Weiterhin war die Abstimmung mit dem Maschinenbau und der Bauwirtschaft durch die kurzfristigen Termine völlig unzureichend. Was hat uns diese Angelegenheit gekostet? Dadurch, dass die Chlorfabrik allein im Jahre 1963 nicht produziert hat, oder besser gesagt noch nicht produzieren konnte, ergibt sich für den Betrieb und für unseren Staat ein Einnahmeverlust von rund 2 Millionen D-Mark. Da das Chlor als Grundstoff bei der Herstellung von PVC und für andere chemische Produkte unbedingt erforderlich ist, musste der Ausfall durch Importe ausgeglichen werden. So wurden zum Beispiel im Jahre 1963 den chemischen Werken Buna 52.000 Tonnen Chlor zugeführt, davon 13.750 Tonnen aus dem Import aus dem kapitalistischen Ausland, 11.400 Tonnen Importe aus dem sozialistischen Wirtschaftsbereich und 26.850 Tonnen aus DDR-Aufkommen. Bei einem Preis von 49 Dollar pro Tonne wurde allein durch die Importe aus dem kapitalistischen Ausland 673.750 Dollar benötigt. Und bei den Importen aus dem sozialistischen Wirtschaftsbereich mussten 2.850.000 Valuta D-Mark aufgebracht werden. Wenn nun im neuen Deutschland freudestrahlend berichtet wird, dass der Probebetrieb 2 Monate vor dem geplanten Termin aufgenommen wurde und ein zusätzlicher ökonomischer Nutzen von mindestens 1,5 Millionen gebracht wird. Wie ich gehört habe, fehlt jetzt auch wieder noch Quecksilber, um die ganze Geschichte in Ordnung zu bringen. Dann sollten wir nicht nur die bessere Arbeit der letzten Zeit popularisieren, dafür bin ich auf jeden Fall überhaupt für alles Gute zu popularisieren, sondern wir sollten auch an die anderen, die unbequemen Zahlen und Termine denken. Ich verstehe durchaus, dass in der journalistischen Betrachtungsweise, und ich untersuche auch nicht, wer das Ding eingefädelt hat, die Sachen manchmal unter einem besonderen Gesichtswinkel gesehen werden. Jeder vom Standpunkt der parteimäßigen Erziehung aller der leitenden Kader, die jemals mit dem Aufbau der neuen Chlorfabrik zu tun hatten, wäre es zweckmäßiger gewesen, eine realistischere Darstellung zu geben. Genossinnen und Genossen, wir müssen uns jetzt ein bisschen mit uns selbst beschäftigen. nämlich mit dem Stand unserer Planerfüllung. Gestern und heute sind wir, wie man so sagt, darin ein gutes Stück vorangekommen. Aber das Tempo, liebe Genossinnen und Genossen, reicht noch nicht aus. Unsere Datenverarbeitungsmaschine hat festgestellt, dass von den vorliegenden Wortmeldungen mindestens 30 nicht berücksichtigt werden können, wenn wir also in dieser Ausführlichkeit weiter diskutieren. Deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, erlauben wir uns den Vorschlag, von morgen ab die Redezeit auf 15 Minuten zu beschränken. Ich glaube, es gibt jetzt schon so viele Überschneidungen in den vorbereiteten Manuskripten, dass man sie heute Abend ohne große Schwierigkeit noch ändern kann. Gibt es Einwendungen gegen diesen Vorschlag? Das ist nicht der Fall, dann darf ich also feststellen, dass darüber Einstimmigkeit besteht und die Erwartung zum Ausdruck bringen, dass dieser Beschluss auch von allen Rednern respektiert wird, ohne dass die Glocke in Bewegung gesetzt wird. Genossen, nach einer kurzen Pause jetzt wird für die Genossen, die daran besonders interessiert sind, der angekündigte Lichtbilder von der... Nicht für Genossen, die interessiert sind, ja, sondern wir bitten alle, für alle ist das, betrifft alle. Die Genossenveranstalter waren anderer Meinung. Wieso? Meinung Politbüro. Also Genossen, das findet hier in diesem Saal hier statt. Eine halbe Stunde Pause bis 19.30 Uhr. Ohne Essen. Dann eine Viertelstunde, Genossen. Und morgen früh um 10 Uhr werden die Beratungen fortgesetzt. Hier, das ist meine Information. Genossinnen und Genossen, wir setzen unsere Beratung fort. Da über Nacht so viele neue Wortmeldungen eingegangen sind, wie gestern übrig geblieben sind, erscheint es dringend notwendig, sich an den Beschluss, den wir gestern Abend gefasst haben, bei der Fortsetzung der Diskussion zu erinnern. Als erster spricht Genosse Dr. Lilie, ihm folgt Genosse Horst Schumann. Wo ist er? Der ist ja nicht da. Nicht da, was? Ach, da hinten. Den müssen wir reden lassen, den hast du aufgefordert, nicht? Ja, unbedingt, ja, ja. Jetzt gehen wir dann noch reden. Liebe Genossinnen und Genossen, die konzentrierte Arbeit, die wir im vergangenen Jahr 63 auf dem Gebiet der Qualitätsentwicklung geleistet haben, wurde ja ausgelöst durch die große Initiative bereits in Vorbereitung des 6. Parteitages. Und diese großen Anstrengungen in Vorbereitung des 6. Parteitages und in der Auswirkung, die haben im vergangenen Jahr, vor allen Dingen im zweiten Halbjahr 63, auch ihre Früchte getragen, sodass wir, wie bereits Genosse Walter Ulbricht im Referat mitteilte, einen bedeutenden Anstieg des Anteils der Warenproduktion mit dem Gütezeichen Q zu verzeichnen haben. Während von 120 Absolventen der Technischen Hochschule in Merseburg 75% den Wunsch haben, in einen Betrieb zu gehen, haben von 67 Absolventen des Chemischen Instituts der Humboldt-Universität nur 33,8% einen solchen Wunsch. Die Sache wird noch drastischer, wenn man den Wunsch, in unsere chemischen Großbetriebe zu gehen, ansieht. Von der Technischen Hochschule für Chemie in Merseburg wollen 64 Absolventen, das sind 63,6% aller, in chemische Großbetriebe der DDR gehen, um zu arbeiten. Im Chemischen Institut der Humboldt-Universität sind es ganze zwei, das sind 2,9% aller Absolventen. Hier wird doch ganz deutlich, dass es große Unterschiede im Erziehungsprozess neben dem Ausbildungsergebnis an den verschiedenen chemischen Bildungseinrichtungen gibt. Was die Humboldt-Universität und ihr Chemisches Institut betrifft, muss auch die FDJ-Organisation ihre Position ändern, was bereits von uns eingeleitet wurde. Wir meinen, dass die von Genossen Walter Ulbricht im Referat geforderte Zusammenarbeit... Nicht so schnell über den Punkt weggehen. Ja. ja, was bereits eingeleitet wurde, was zu spät eingeleitet wurde, ja? Was zu spät eingeleitet wurde. Ja. Na ja, darauf kommt es nämlich an. Na, also Genosse Ulbrich, um das hier zu erklären, Versuche gibt es schon längerer Zeit, aber wir sind nicht durchgekommen, weil die Funktionäre der FDJ am Chemischen Institut in Berlin an der Humboldt-Universität der Meinung waren, sie hören auf das, was die Parteiorganisation sagt. Und bei der Parteiorganisation am Chemischen Institut... Und bei der Parteiorganisation am Chemischen Institut gibt es die Auffassung, die auch dort die FDJ hat, die Zeit der übergeordneten Meinung ist vorbei. Ich habe alles verraten jetzt. Ich wollte höflich bleiben, Herr Ulbrich. Wir meinen, dass die von Genossen Walter Ulbrich im Referat geforderte Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Hochschulen und Leitern der Wirtschaftsorgane auch dazu dienen muss, ernste Mängel in der Erziehung des von uns so dringend benötigten sozialistischen Fachmanns, der die Bildungseinrichtung der Chemie verlässt, in der ganzen Republik auf das überwunden und die Erziehung auf das erforderliche Niveau gebracht werden muss. Es wäre von großem Nutzen, wenn die FDJ-Organisation an den Universitäten und Hochschulen noch mehr Initiative an den Tag legen würden, um die vielen guten Ideen, Vorschläge und Wünsche der Studenten zur Verbesserung und Vertiefung eines mit unserem sozialistischen Aufbau fest verbundenen und auf den Welthöchststand orientierten Studiums mehr zu berücksichtigen, sie gründlicher zu durchdenken und energischer für ihre Verwirklichung einzutreten. Wenn Sie dabei von den Parteiorganisationen aus der Erfahrung von Berlin ermuntert statt gehindert würden, wäre das noch besser. Für die Zukunft werden wir davon noch mehr Gebrauch machen müssen. Folgerung, wir müssen für die Chemie und in der Chemie mehr Forschung und Entwicklungsarbeit leisten. Die chemischen Betriebe selbst können sie nicht leisten. Das bedeutet, dass ihnen die Arbeit aller Forschungsstätten, sei es der Akademie, sei es der Industrieinstitute, der Hoch- und Fachschulen, zu Hilfe kommen muss. Und das geht nur nach einem Programm und das geht nur durch die Methode der Mittellenkung, wie sie von den Forschungsrat begonnen worden ist, wie es seine Aufgabe ist und wie es in Zukunft vor allen Dingen angeleitet nach den Prinzipien, die gestern mitgeteilt worden ist, weiter geschehen wird. Nun, die Aufgabe ist kompliziert. Wir wollen uns müssen uns darüber klar sein. Ich darf aber sagen, der bei weitem größte Teil aller Wissenschaftler an Forschungsstätten und auch in den Produktionsstätten, auch an den Hochschulen, steht aufgeschlossen diesen Problemen gegenüber. Da und dort entstehen Missverhältnisse, auch Missverständnisse. Soweit es sich um gutwillige Menschen handelt, müssen wir Geduld haben und sie überzeugen, und wir haben sie auch. Und ich denke, dass der Erfolg dieser Arbeit sich Schritt für Schritt stärker zeigen wird. Es ist aber doch nötig, darauf hinzuweisen, dass es auch eine andere Gruppe von Menschen gibt unter den Wissenschaftlern. Ich möchte sie die Grundsatzskeptiker nennen, geradezu Berufsskeptiker. Wodurch sind sie gekennzeichnet? Sie sind gekennzeichnet dadurch, dass sie nahezu gegen alles kämpfen und beinahe für nichts. Aber es ist interessant, dass sie diese, ihre Skepsis, lautstark und anspruchsvoll vertreten. Und dass infolgedessen diese Stimmen ein größeres Gewicht zu haben scheinen, als sie wirklich haben. Wir dürfen sie aber nicht einen Augenblick überhören. Sie können in der Wirkung gefährlich sein. Wir dürfen die Bahn halt nicht so zu arbeiten. Jawohl. wollte ich gerade sagen. Nämlich, sie sind so naiv. Sie fangen sich nämlich in ihren eigenen Methoden. Sie sind, weil sie anspruchsvoll sind, sind sie oft sehr naiv. Vor wenigen Tagen habe ich einen Brief auf den Tisch bekommen, in dem ein Kollege, der also mindestens, ich weiß nicht, ob er zu dieser Kategorie gehört oder nur den Einflüssen unterlegen ist, das will ich noch offen lassen, beansprucht, man möge ihm helfen zur Beschaffung einer Reihe von Geräten für seine Forschungsaufgaben. Selbstverständlich Erkundungsforschung, selbstverständlich nach Möglichkeit ohne strenge Thematik. Und es wären dafür nötig gewesen, Größenordnung 100.000 Devisenmark. Wo dieses Geld herkommen soll, ja, und wie es verdient wird, darüber hat er sich keinen Gedanken gemacht. Auf der Grundlage der Versorgungsdirektive des Ministeriums Handel und Versorgung wurden zwischen dem ZWK und der Hauptdirektion der HO die ökonomisch begrenzten Waren festgelegt. Das sind in der Branche Textil 110 Positionen, bei Haushaltwaren 136 Positionen, bei Schuh- und Lederwaren 30 Positionen, bei Technikfahrzeuge 36 Positionen. Papiermäßig ist das alles klar. Nur die Kontrolle, dass diese Waren auch dorthin fließen, wo sie hingehören, die kann von den Großhandelsorganen nicht durchgeführt werden. Wozu deshalb erst das viele Papier und auch die Arbeitszeit, wenn keiner dazu in der Lage ist, dieses zu realisieren? Außerdem möchten wir bezweifeln, ob solche Waren wie Gießkannen, Kohleneimer, Abfalleimer, Ohrenschützer, Ofenrohre, Ofenknie, Schuhputzkästchen nicht voll unserer Bevölkerung aufgrund der Produktionsmöglichkeiten besorgt werden können. Sollten wir wirklich nicht dazu in der Lage sein? Ich denke ja, der Genosse Jarowinski sagte doch am Montag, jetzt ist die Verteilung der Waren überholt. Aber was für Arbeit uns diese Verteilung der ökonomisch begrenzten Waren macht, beziehungsweise im Monat oder im Quartal, das versteht wirklich nur der... Was hat denn das Ministerium mit Kohlenkästen und Ohrenschützern zu tun? Ist das doch Frage? Das ist doch Frage der örtlichen Wirtschaft. Alles Waren, die ökonomisch begrenzt sind, die wir vom ZWK Haushaltswaren herunterbekommen und die dann nur noch ausgeschlüsselt werden. Wir sprechen nur noch von Verteilung der Waren und nicht, dass wir einkaufen können, was wir wollen. So sieht es nicht aus. Ich sagte schon, wie viele Seiten Papier zur Vorbereitung des Direktbezuges aufgewandt wurden. Aber die Grundfragen, wie man mit Hilfe des materiellen Anreizes die Erweiterung des Direktbezuges bei Industriewaren aktiv beeinflussen kann, ist bis zum heutigen Tag vom Ministerium in Verbindung mit der Hauptdirektion nicht geklärt. Es muss nun doch endlich einmal entschieden werden, welche Mittel und Fonds dafür zur Verfügung unserer Kolleginnen, den Direktbezug weiterhin zu erhöhen, zur Verfügung stehen. Wir müssen in allen Fragen, angefangen von der Forschung bis zur Absatzkonzeption, von einer ehrlichen Analyse des internationalen Standes und der Entwicklungsrichtung von Wissenschaft und Technik, Marktbedingungen und Bedarf ausgehen. Der Generaldirektor der VVB Textima, Genosse Thomsen, ist hier vor dem Plenum kritisch aufgetreten und hat auch eine Reihe Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit seiner VVB gemacht. Aber in seinen Ausführungen fehlt die grundsätzliche Ausrichtung der wissenschaftlich-technischen Einrichtungen auf die höheren Aufgaben, die in der Perspektive von der VVB zu lösen sind. Und dazu sind gerade in Karl-Marx-Stadt alle Voraussetzungen für den Textilmaschinenbau gegeben. Am Ort befindet sich das Institut für Textilmaschinenbau, daneben das Forschungsinstitut für Textiltechnologie und die VVB Textima selbst. Also hier kann wirklich nicht die Entfernung als Ausrede für mangelnde Konzentration und Koordinierung der Forschungsarbeit in Bezug auf das Weltniveau dienen. Den Forschungsaufgaben dieser Einrichtungen müssen bereits die in der Perspektive das Weltniveau bestimmenden Parameter zugrunde liegen. Die ungenügende vorausschauende Orientierung ist doch schon das Grundübel dafür, dass abgeschlossene Entwicklungsarbeiten und die darauf aufgebauten Produktion nicht mehr dem Weltstand entsprechen. Und wenn Genosse Ulbricht hier schilderte, dass der Bericht, der ihm vorliegt, für das nächste Halbjahr ausreicht, dann muss man doch mal fragen, was machen die wissenschaftlichen Einrichtungen in Auswertung solcher Reisen und diese Zentren in Karl-Marx-Stadt an einem Ort. Alles ist dort. Die Institute, die VVB, die Betriebe, die Hauptbetriebe, und diese Arbeit wird also schlecht organisiert. In der VVB scheint es in den Grundfragen des Produktionsprogramms, wir haben es verschwiegen sogar. Nicht schlecht organisiert, die haben alles gut organisiert verschwiegen. Ja, noch schlimmer. In der VVB scheint es in den Grundfragen des Produktionsprogramms und der dementsprechenden Spezialisierung einige Unklarheiten zu geben. Man kann doch nicht die Spezialisierung eines Industriezweiges losgelöst von den perspektivischen Entwicklungstendenzen des Industriezweiges sehen, die die Maschinen einsetzen müssen. Der Industriezweige sehen, die die Maschinen einsetzen müssen. Genossen Thomsen muss doch verstehen, dass wir bei der rasch zunehmenden Verarbeitung von Chemiefasern die modernen Maschinen nicht ständig gegen wertvolle Devisen importieren können. Wir können auch nicht neu entwickelte moderne Rohstoffe weiterhin mit alten klassischen Technologien verarbeiten. Das Problem liegt doch so. Und Genosse Dr. Keil hier von der VVB hat einiges auch dazu gesagt. Wir investieren viel Mittel in der Chemiefaserindustrie. Und die neuen modernen Fasern haben aber nicht nur neue Gebrauchseigenschaften für die Konsumenten, sondern ermöglichen auch neue, rationellere Verarbeitungsverfahren. Und nur wenn auch diese Eigenschaften in der Textilindustrie voll ausgenutzt werden, wird volkswirtschaftlich der höchste Nutzen aus der Entwicklung der chemischen Industrie gezogen. In Westdeutschland werden zum Beispiel etwa 80% der Chemiefaserproduktion auf Polyesterbasis nicht mehr in der althergebrachten Flocke hergestellt, sondern direkt von Spindel, direkt vom Spinnkabel, so Konverterzug oder Kammzug verarbeitet. Dadurch wird ein großer Teil der Spinnereivorbereitung eingespart, der bei natürlichen Textilrohstoffen unvermeidlich ist. Für die Herstellung einer Tonne Garn aus Chemiefasern werden nach unserer jetzigen Technik zum Beispiel 253 Arbeitsstunden gebraucht. Stelle ich dem gegenüber Leistungsparameter weltstandbestimmender Technologien, so ist nur eine Arbeitszeit von 140 Stunden für die Herstellung des Garnes notwendig. Deshalb muss sich die VVB Textima jetzt auf die hochproduktivsten Verfahren für die Chemiefaserverarbeitung, das heißt auf den Welthöchststand, einrichten und danach ihre Spezialisierung in der Forschung und Entwicklung und der Produktion vornehmen. Tatsache ist auch, dass sich das ungenügende technische Niveau vieler Textilverarbeitungsmaschinen in unseren Betrieben sehr negativ auswirkt. Ich habe hier eine Skala von Beispielen aus Schwarzer. Ich möchte das nicht im Einzelnen alles vortragen, aber Fakt ist der, dass wir dort neue Maschinen eingesetzt haben, die weniger leisten als die alten, dass bei den alten Maschinen zur Verarbeitung von Moloflinseide im Durchschnitt bisher je 250 Kilometer ein Fadenbruch zu verzeichnen war und bei den neuen Maschinen alle 100 Kilometer. Das heißt, die Arbeitsproduktivität sinkt und die Qualität wird schlechter. Das kann doch nicht unsere Aufgabe sein. Außerdem ist es so, wenn die Lautstärke der Maschinen, die dort arbeiten, bestimmen würde das Weltniveau, dann liegen wir jetzt schon 20-30% darüber. Und wir fragen, liebe Genossen, das sollen alles unsere Frauen ertragen. Denn an diesen Maschinen arbeiten hauptsächlich Frauen. Nur weil sich einige Konstrukteure in Karl-Marx-Stadt noch im tiefen Schlaf befinden. Das kann nicht mehr so sein. Wir meinen, dass man diesen Konstrukteuren und Institutsleitern konkrete Aufträge mit konkreten Fristen und die Mittel dazu zuteilt und an einem bestimmten Termin muss abgerechnet werden. Wie ist die Leistung? Und dann werden wir also schneller vorwärts kommen. Genossinnen und Genossen, vor uns steht die Aufgabenverbindung mit den Parteiwahlen eine grundlegende Verbesserung der Arbeit mit den Menschen herbeizuführen. Genosse Walter Ulbricht gab allen Parteien Staatsfunktionären schon in seiner Staatsratserklärung vom 4. Oktober 60 den Hinweis, dass die Initiative und Mitarbeit der Volksmassen notwendig ist, denn die Einbeziehung der Werkstätten in die Leitung unseres Staates und der Wirtschaft ist kein Lippenbekenntnis, sondern eine Lebensfrage unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung. Hier liegen, wie er sagte, letzten Endes die entscheidenden Ursachen für die Überlegenheit des Sozialismus, für seine Stärke, für seine Lebenskraft und für sein Wachstumspotenzial. Dies zu verstehen und zum Inhalt der Arbeit aller Partei, Staats- und Wirtschaftsfunktionär zu machen, das ist es, worauf es ankommt. Leider wird durch viele Parteileiter und Parteifunktionäre dieser wichtige Grundsatz der Staatserklärung ungenügend beachtet, was in der teilweise vorhandenen Enge, dem Sektierertum sowie überholten Arbeitsmethoden und Praktiken zum Ausdruck kommt. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Bezirk Halle. Die Genossen sind die Erfolge, die positive Entwicklung dieses wichtigen Bezirks unserer Republik bekannt. Aber die Erfolge könnten größer sein, wenn zum Beispiel die Genossen der Stadtleitung Halle Erscheinungen von Sektierertum konsequenter überwinden würden. Um das deutlicher zu machen, möchte ich hier einige Beispiele anführen. Ein Arzt in Halle wurde mehrmals von der Nationalen Front zu Aussprachen eingeladen und erschien nicht. Er erhielt dann sozusagen eine letztmalige Aufforderung, in der es unter anderem heißt: Sollten Sie dieser Einladung wiederum nicht Folge leisten, dann sieht sich der Ausschuss veranlasst, Sie wegen Beleidigung der massenpolitischen Organisation zu belangen. Weiter, Genossen. In einer Einwohnerversammlung am 10. Dezember 1963 stellte an den Referenten den ersten Stellvertreter des Oberbürgermeisters von Halle, ein Glasermeister, die Frage: Haben Sie, Herr stellvertretender Oberbürgermeister, schon einmal nachgedacht, warum Reparaturen so langsam durchgeführt werden? Es gibt auf diesem Gebiet zu wenig Arbeitskräfte. Anstatt nun vom ersten Stellvertreter des Oberbürgermeisters sachlich auf diese Frage einzugehen, wurde er mit der völlig unsachlichen Antwort abgespeist: Nennen Sie mir einen Handwerker in der DDR, der schon verhungert ist. So wird also der erste Stellvertreter des Oberbürgermeisters in Halle. Aber Genossinnen und Genossen, solche Vorkommnisse sind leider keine Einzelerscheinungen, weder in Halle noch in anderen Bezirken. Davon zeugen auch die vielen Eingaben an das Zentralkomitee unserer Partei und den Staatsrat, die alle bearbeitet werden, um so oft verschüttetes Vertrauen wiederherzustellen. Deshalb scheint es uns auch nicht auszureichen, wenn leitende Parteiorgane solche Erscheinungen in Beschlüssen nur anprangern, das Sektierertum verurteilen und so weiter. Die Dinge liegen viel tiefer. Man muss sich überall darüber im Klaren sein, dass ein engstirniges Verhalten zu Bürgern unserer Deutschen Demokratischen Republik grobe Verstöße gegen die Beschlüsse des Zentralkomitees sind und die Politik unserer Partei in den Massen entstellen. Wir sagen offen, dass es ein ernstes Hindernis ist, dass die Kunstkritik und die Kunstwissenschaft trotz einiger ernsthafter Bemühungen auf die gründliche Erarbeitung der entscheidenden Probleme unserer Gegenwartskunst noch nicht eingestellt ist. Hier ist ein Nachholbedarf auf dem Bitterfelder Weg. Es gilt, die Proportionen der wissenschaftlichen Arbeit so zu verändern, dazu gehört auch eine konkrete staatliche Auftragsarbeit, dass in erster Linie Fragen der sozialistischen Gegenwartskunst bearbeitet werden. Das ist nämlich auch von großer Bedeutung für die ästhetische Erziehung des ganzen Volkes, für die Beantwortung der vielen Fragen, die in der leidenschaftlichen Kunstdiskussion der letzten Zeit immer wieder gestellt werden. Auf diesem Plenum ist im Bericht des Politbüros betont worden, dass es notwendig ist, Überreste der Enge und des Dogmatismus zu überwinden. In einer bemerkenswerten Stellungnahme der letzten Nummer der Deutschen Bauernzeitung gibt es eine Reihe interessanter, auch sehr kritischer Stimmen zu Strittmatters Ole Bienkopp. Wenn die Deutsche Bauernzeitung in ihrem Kommentar aber zu einer solchen Schlussfolgerung gelangt, und ich zitiere, es drängt sich dem Leser die Frage auf, wo lebt, wo steht Erwin Strittmatter eigentlich, dass ihm das Leben nicht jene blutvollen Gestalten aufzwang, wie sie heute in vielen Dörfern überwiegen und an anderer Stelle fortfährt, und die zumeist glänzende Form des Buches hätte einen besseren, einen wahren Inhalt verdient, dann stelle ich mir die Frage, ob ein solches Herangehen an diffizile Prozesse der künstlerischen Bewältigung des neuen Lebens im Dorf zur Klärung prinzipieller schöpferischer Probleme führt. Ist die notwendige Sachkenntnis, die Achtung vor der schöpferischen Leistung des Künstlers garantiert? Wird hier nicht ein bisschen abgestempelt und zu wenig argumentiert? Ich halte Strittmatters Buch für einen bedeutsamen Beitrag für die Entwicklung unserer sozialistischen Literatur. Es kündet von der Schöpferkraft der einfachen Menschen aus dem Volk. Und man spürt, wie innig Strittmatter mit dem harten Kampf in dem sich zum Sozialismus entwickelnden Dorf und seinen Menschen verbunden ist. Andererseits, und das muss man ebenso offen sagen, darf man nicht übersehen, dass Strittmatter die Probleme der Führungstätigkeit der Partei und vor allem das Wachsen der Menschen in den leitenden Organen der Partei und des Staates entweder noch ungenügend kennt oder künstlerisch in diesem Buch noch nicht voll bewältigt hat. Hier entzündet sich zu Recht eine interessante, ich lege meinen Standpunkt an, hier entzündet sich zu Recht eine interessante Diskussion, die Erwin Strittmatter sicherlich auch viel Stoff zu ernstem Nachdenken geben wird. Dieser Komplex spielt auch in der ersten Besprechung im ND eine große Rolle. Dieser Artikel wirft eine sehr ernste Frage auf, die nicht nur Erwin Strittmatter angeht. Die Frage des Vertrauens zu den Künstlern, eines Vertrauens, das den leidenschaftlichen Streit einschließt, aber die Abstempelung, die Unterstellung ausschließen sollte. Welche große Bedeutung eine hohe Qualität der Landmaschinen und Traktoren für das Betriebsergebnis und damit für die weitere wirtschaftliche Stärkung unserer sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe hat, zeigen Vergleichsprüfungen mit verschiedenen Traktorentypen in- und ausländische Produktion im volkseigenen Gut Dudendorf. Dabei hat sich ergeben, dass zum Beispiel unser Traktor Famulus gegenüber dem englischen Schlepper Fortin Supermajor circa das 13-fache an Reparaturkosten in der gleichen Zeit verursacht hat. Bei einer Einsatzzeit von rund 8000 Stunden traten an Reparaturkosten bei den Forz und Suppe 680 Mark der Deutschen Notenbank und beim Traktor Famulus 8600 Mark der Deutschen Notenbank auf. Dazu kommt, dass der Dieselkraftstoffverbrauch bei dem englischen Traktor um etwa ein Drittel geringer ist. Für den Landwirtschaftsrat der DDR ergibt sich die generelle Aufgabe, künftig die technischen Parameter für die Maschinen und Maschinensysteme auf der Grundlage des wissenschaftlich-technischen Höchststands auszuarbeiten und nach gründlicher Verteidigung zu bestätigen. Die VVB Landmaschinen- und Traktorenbau hat die Aufgabe, die Traktoren und Landmaschinen nach diesen Parametern zu konstruieren, zu bauen und an die landwirtschaftlichen Betriebe auf vertragliche Grundlage zu verkaufen. Ja, aber die macht's doch nicht. Die produziert doch was ganz anderes. Das wollte ich jetzt sagen. Wird diesen Parametern nicht entsprochen, werden in Zukunft die Genossenschaftsbauern sich das überlegen, ob sie diese Maschinen kaufen. Und es ist klar, dass dann die Regierung ernste Auseinandersetzung mit dieser VVB führen wird. Das staatliche Komitee für Landtechnik und materialtechnische Versorgung ist dafür verantwortlich, dass die LPG und VEG entsprechen ihren natürlichen und ökonomischen Produktionsbedingungen bei der Anschaffung der Technik sachkundig beraten werden. Die Technik sollte in erster Linie gekauft werden, um die Maschinensysteme zu vervollständigen, damit so der größte ökonomische Nutzen gewährleistet wird. Besonders ernste Mängel treten bei der Durchführung des Unterrichtstags in der Landwirtschaft auf. Oftmals sehen landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften den polytechnischen Unterricht nur vom Standpunkt der Planerfüllung. Auf die Frage an Schüler einer 8. Klasse, was sie Neues gelernt haben, antworteten 31% mit nichts, 60% mit Kartoffelsammeln. 80% der Schüler aber wollen gern landwirtschaftliche Maschinen kennenlernen. Mit der Technologie der vergangenen 100 Jahre gewinnen wir weder Nachwuchs für die Landwirtschaft, noch sichern wir die Erfüllung des Lehrplans, über dessen Anforderungen sich aber viele Landwirtschaftsbetriebe hinwegsetzen. Bei uns ist es nicht so, dass wir also mit Eisen oder mit Holz oder mit sonst welchen toten Gegenständen zu tun haben, sondern der Boden lebt, jede Pflanze lebt, jedes Tier lebt. Und dem haben wir in der Landwirtschaft Rechnung zu tragen. Und wenn wir uns bei der Landtechnik umsehen, ja, also Genossen, richtig wäre es ja so, wenn also so ein Werkdirektor, der also Landmaschinen herstellt, freitags Lohn zahlen möchte und auf dem Hof guckt und alles steht voll Maschinen, weil es die Landwirtschaft nicht gekauft hat und er dementsprechend auch kein Geld hat, dann wird er sich wahrscheinlich überlegen und die Arbeiter werden ihn dazu zwingen, ob er nicht solche Maschinen der Landwirtschaft anbietet, die tatsächlich in ihrer Leistung und in ihren verursachenden Kosten so gestaltet sind, dass sie also dem Weltniveau entsprechen. Aber wie das zurzeit ist, so ist das einfach bei einer Reihe Maschinen ein völlig unmöglicher Zustand. Wenn die Landwirtschaft ein Rind verkauft, das ist bereits beim Schlachthof geschlachtet, stellt sich dort bei der veterinärmedizinischen Untersuchung eine Miliartuberkulose heraus, dann geht kompostwendend eine Reklamation der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, wird sofort der gesamte Betrag für das Rind wieder eingezogen, weil das ein verdeckter Mangel ist. Aber wie viel verdeckte Mängel gibt es bei den Landmaschinen? Wo bekommt eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft für diesen Mord auch nur einen Pfennig zurück? Wir haben in diesem Jahr bei den Kolbenringen Dinge erlebt. Wir haben geglaubt, die sind aus Konservenbüchsen gemacht. Der Traktor hat eine volle Belastung noch nicht von einer Woche ausgehalten. Der RS36 hat sich dieses Jahr nicht zum Pflügen einsetzen lassen. Wenn ein Hektar gepflügt war, waren die Kolbenringe weg. Aber welche Genossenschaft hat von der Industrie die Reklamation zurückerstattet bekommen? Alle Maschinen haben einen einheitlichen Preis. Aber Genossen, wenn die Landmaschinenindustrie im Januar einen Mähdrescher ausliefert für über 40.000 Mark, dann müssen wir Landwirte bis zum 31.07. diese 40.000 Mark amortisieren, ohne dass das Ding auch nur einen Handschlag gemacht hat, denn der kommt erst in der Ernte zum Einsatz. Aber der im August geliefert wird, kostet dasselbe wie der im Januar. Wer hat die Kosten? Bitte, liebe Landmaschinenindustrie, wenn du im Januar Maschinen verkaufen willst, die also saisongebunden sind, dann biete sie zu einem billigeren Preis an, dann haben wir die Überlagernahmekosten. Und wenn du sie lieferst zu dem Zeitpunkt, wo sie sofort zum Einsatz kommen, wollen wir auch gerne einen Preiszuschlag dafür leisten. Aber es muss doch so sein, dass in jeder Beziehung das Angebot und die Nachfrage in bestimmten Relationen auch diese Geschichte reguliert. Und dass also sowohl die materielle Interessiertheit wie auch die materielle Verantwortung einsetzt. Wenn wir uns überlegen, dass ja schließlich auch wer verkaufen will, und wir haben ja da, unsere Landmaschinenindustrie ist nicht alleine schuld. Ich möchte sagen, sie ist in einer sehr, sehr glücklichen Lage. Sie ist nämlich in der glücklichen Lage, dass sie weiß, die Bauern können ja nicht woanders kaufen. Sie hat eine absolute Monopolstellung. Aber das ist doch kein Grund dafür. Man kann doch die Konkurrenz ersetzen, indem unser Amt für Material- und Warenprüfung in bestimmten Zeiträumen neue ökonomische Werte für die Maschinen festlegt und dementsprechend Preiszu- oder Preisabschläge vornimmt. Das wäre doch gelacht, wenn der RS36 eben heute jährlich 30% alleine Kosten der Anschaffungskosten verursacht und im Weltmaßstab etwa 5-6% der Anschaffungskosten jährlich verursacht werden pro Traktor. Dem muss man doch in Preisrechnung tragen. Und wenn darüber hinaus die Kundendienstbetreuung so vor sich geht, dass also die Ersatzteilbereitstellung in einer derartigen Art und Weise geschieht, dass man also wirklich sich fragen muss, zu was besitzen wir die Maschinen? Jedes Werk tut doch, bevor es Maschinen auf den Markt bringt, genau prüfen, wie lange halten die Hauptverschleißteile und tut dann seine Ersatzteilplanung entsprechend der ausgestoßenen Maschine durchführen und versorgt dann seine Kundendienstvertragswerkstätten entsprechend mit den Ersatzteilen. Aber heute ist es ja so, nicht genug damit, dass wir die Maschinen abgenommen haben, möchten wir ja auch noch zu allen möglichen Werken fahren und bitte, bitte stellt doch für eure Maschinen, die ihr geliefert habt, wofür ihr Geld bekommen habt, auch Ersatzteile her. Das ist eine Sache, die man also im neuen ökonomischen System mit solchen ökonomischen Hebeln ohne weiteres klären kann, indem solche Kaufverträge abgeschlossen werden, die erstens bestimmte Garantiebestimmungen enthalten, zweitens Angaben über garantierte ökonomische Werte der Maschinen geben und Leistung und drittens, dass im Kaufvertrag bereits der Verkäufer, in dem Falle also die Herstellerwerke, die Kundendienstbetreuung, sich zur Kundendienstbetreuung in der entsprechenden Form verpflichten. Und zum anderen, dass auch mit der Übernahme der Maschine durch den Käufer von Seiten des Herstellerwerkes die absolute Garantieverpflichtung abgegeben wird, für diese Maschine ständig die Hauptverschleißteile am Lager zu haben, wenn es in der Kundendienstwerkstatt oder in der Vertragswerkstatt nicht am Lager sein sollte, dass sich der landwirtschaftliche Betrieb direkt ans Herstellerwerk wenden kann und dieser dann auch das Ersatzteil ausliefert. Jetzt ist es folgendermaßen, wenn also BBG Leipzig Ersatzteile am Lager hat und eine LBG kann diese hausen in der RTS oder im Kreisbetrieb nicht erhalten, weil sie nicht da sind, und kommt zu BBG, dann sagt BBG, nein, nein, das können wir dir nicht rausgeben. Und wenn man dahinter guckt, warum nicht, dann sieht das so aus, weil dann BBG seinen Plan nicht erfüllt in der Auslieferung ans Bezirkskontor. Das heißt also, sie liefern lieber an das Bezirkskontor aus, weil sie dann sonst Vertragsstrafen dort kriegen, aber das Bezirkskontor hat ja nicht die Ersatzteile, um darauf zu prüfen, sondern das muss sie ja wieder ausliefern, um damit, dass die Maschinen repariert werden können. Also das ist doch eine Sache, die man ohne weiteres im Kaufvertrag mit festlegen kann. Eine andere Frage ist der Tausch der Motore. Unsere Motoreninstandsetzungswerke haben also ihre Festpreise. Wenn wir einen Motor abliefern, so heißt es wenigstens, heißt ja Tauschmotor, hätten wir einen anderen zu bekommen. Dafür, dass wir den bekommen müssten, muss man für den reparierten Motor, also für den ausgetauschten Motor, in der Regel 1100 Mark etwa bezahlen. Das richtet sich nach den Typen. Aber dann muss ich doch wenigstens die Garantie haben, ich liefere den Motor ab und nehme den anderen mit oder mindestens innerhalb von 48 Stunden müsste getauscht sein. In der Landwirtschaft ist das anders. Wir bezahlen den Preis, aber der Tausch erfolgt dann nach 3, 4, manchmal auch nach 6 Wochen. Dann ist doch das kein Tausch mehr. Aber wenn der Motor repariert wird, also Kolben- und Bixenwechsel und Kurbelwelle, was nur alles dran zu machen ist, dann kostet das zwischen 6 und 700 Mark. Dann muss es doch so eine Festlegung geben, dass also als Austausch nur gilt, was innerhalb 48 Stunden getauscht wurde und was darüber hinausläuft, ist eben kein Tausch mehr, sondern das ist eine Reparatur und dann bezahle ich die Reparatur. Ja, wir haben zum Beispiel in dem Pioniertraktor, der uns ja praktisch sehr, sehr gut geholfen hat in der Landwirtschaft, haben wir einen Kühler drin. Wir haben zwei Kühlsysteme da drin und einen Lamellenkühler und einen Röhrchenkühler. Der Röhrchenkühler, der hält fast 10 Jahre. Der Lamellenkühler, der hält fast 1 Jahr. Jedes Jahr kostet dann so ein Lamellenkühler dann fast die 140 Mark. Ja, Genosse Ulbricht, und jetzt, so lange haben wir immer noch dazu gesucht und haben versucht, immer noch einen Lamellenkühler, einen Röhrchenkühler einzusetzen. Jetzt werden aber nur noch Lamellenkühler hergestellt. Ja, solche Lamellenkühler werden jetzt in alles nur noch hergestellt. Das Ding ist noch kein Jahr alt und das ist 10 Jahre, und wenn der nicht mit einem zusammengestoßen wäre, dann würde er länger halten. Ja, Genossen, aber das ist ja so, bitte, es hat zur Heiterkeit gereicht, aber das ist eine der Tragödien, die wir haben bei uns, und das ist ein Ringelring, und das geht, und das kostet uns die 30%. Stellt doch mal vor, wir haben 5-6%. Was jetzt? Ja, nun, aber Jahr für Jahr, und es ist ja noch anders, Genossen. Man muss sich die Konstruktion, und als Ingenieur muss man sich das ansehen. Der Traktor, der verliert das Wasser, der Traktor kippt das 4-5 Mal nach, dann wird ihm das über, dann sagt er, na, eine Runde geht's noch. Ja, der fährt bergab, das Wasser läuft in den Kühler, ja, der Verbrennungsraum oben, der Kühlraum ist leer, er fährt wieder etwas bergauf, das bisschen Wasser schießt zurück, und der Motor und der Zylinderkopf, der reißt. So reißen wir Tausende und Abertausende von Zylinderköpfen kaputt, und wenn der Motor, die Bauern kommen und sagen, nun ist es soweit, nun können wir doch vielleicht gleich den Motor auswechseln, und dann kommt alles das, was der Genosse Döhler, er hat es vielleicht von seiner Warte aus, ist es richtig. Aber schaut doch mal, der 1436er mit seinen Kolbenringen. Wir haben Kolbenringe, wir sind Vertragswerkstatt für die Herstellerwerke in diesem Fall. Das ist nicht unser Produkt, aber wir mühen uns, um ihnen damit über die Runden zu helfen. Aber schaut doch mal, wenn da mitunter Kolbenringe einen einzigen Tag halten. Das ist doch furchtbar. Ja, wenn wir können doch den Ungarn, den Rumänen nicht zugestehen, dass sie heute das Weltniveau haben im Motoren- und Traktorenbau. Aber wenn ein Utos-Traktor 10-mal so viel läuft und so lange läuft wie einer unserer Produktion, dann ist das nicht schön. Das ist nicht gut, und das tut uns sehr, sehr weh, wenn es immer wieder heißt, gut, jetzt ist es kaputt gegangen. Und so ist es auch mit vielen, vielen Teilen. In der vorigen Direktive stand drin, es sollten Verschleißteilkataloge gefertigt werden. Ja, das stand drin. Sehr schön. Verschleißteilkataloge und Ersatzteilkataloge. Ja, Genossen, nicht einen einzigen habe ich zu sehen bekommen. Nicht einen einzigen Verschleißteil, nicht einen Ersatzteilkataloge, ja, das gibt es. Aber nicht einen einzigen Verschleißteilkatalog. Und das ist doch so blitzeinfach, und darum möchte ich bitten, werten wir doch das Material besser aus. Mögen sich unsere Parteiorganisationen wirklich an die Spitze stellen und das bis ins Kleinste für den Betreffenden aus. Das hätte doch kein VVB-Direktor, kein Werkdirektor, keiner von diesen Menschen hätte doch das auswerten brauchen. Wenn er hätte einem Sachbearbeiter das gegeben und veranlasst, er hätte sogar noch Spaß dran gehabt, um einen Verschleißteilkatalog zu machen, nicht einen einzigen. Alleine diese Forderung im vorigen Volkswirtschaftsplan, in der Direktive, ja, zu 1964, die hätte uns schon enorm geholfen, dann hätten wir ein Parameter gehabt, wonach, wie viel dürfte das denn überhaupt werden. So wird produziert, so wird fabriziert, alleine, Genossen, all diesen Kühler in unserem kleinen Einzugsbereich, haben wir innerhalb von 8 Jahren für über 1 Million an diesen Kühlern verrepariert. Ja? Ja, Genossen, und ich denke, das ist, und ich glaube, der Genosse Neumann hat wohl etwas, so man sagte mir, hat neulich etwas sehr Entscheidendes dazu gesagt. Er hat gesagt, und wenn er jetzt nicht, also ist mir berichtet worden, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gehört, also wenn ihr weiter so macht, dann werden wir einige einsperren müssen. Ja, ich kann ihm da gar nicht Unrecht geben. Ja, so geht es nicht mehr weiter. Ja, so geht es nicht mehr weiter, und ich möchte darum bitten, dass heute von unserer Tagung aus doch dazu alles zugetan wird, um diesen Zustand, dieses Ringelspiel bei uns in unserem Industriezweig und im Landmaschinen- und Traktorenbau zu ändern. Wir haben zum Beispiel, wir haben uns gefreut über den FD22. Wir haben ihn mit Stolz ausgestellt. Genossen, dieser Motor ist über 20 Mal geändert worden. Ist das eine ausgereifte Konstruktion? Und jetzt liegen die Ersatzteile aus diesen 22 Änderungen. Die liegen auch. Und die Änderung der anderen Landmaschinen auch. Muss uns der Genosse Balko jetzt erst hier sagen, nun, in England hat man uns der Gelenkwellen wegen da nun kritisiert und stellt sogar den Absatz unserer Produkte in Zukunft in Frage. Das haben wir doch alles schon hier hundert und tausendmal gesagt. Das haben wir dem Kundendienst gesagt. Das haben wir allen gesagt, die es hören wollen. Aber geändert haben wir das nicht. Und ich möchte sagen, auch der Kundendienst, wir haben den Weimarer Lader. Ein schöner Lader, wunderbar. Er ersetzt 35 Menschen. Ja, aber ist die Konstruktion ausgereift? Im Drehwerk ist eine Bremse drin. Bei den 170 war das nicht. Die neuere Ausführung hat das. Man ist ein Tropfen Öl rein in diese Bremse und man hält ihn nicht. Der Lader schlägt rum. Und na, die Bauern, sie soll, steht groß dran, nicht im Drehkreis aufhalten. Ja, aber geht das immer so? Wenn er in den Waggon reinfasst, und dazu ist er ja auch da, dann muss jemand rein und muss dann den Greifer in die Ecke rein dirigieren. Weiß er aber, wenn der Lader, ob er steht oder ob er nicht steht. Und jetzt sagt ein Kundendienstleiter, in dem Material, in der landtechnischen Information, wird es sehen, mit 36 Zeilen, 13 Punkten beschreibt er, wie man das Öl wieder aus dieser Drehwerksbremse rauskriegt. 13 Punkte rauf, 13 Punkte runter. Ja? So, aber da wird keine, das gibt ölfeste Bremsbeläge. Ja, die gibt es. Nein, das wird nicht gemacht, da wird eine Polemik geführt über die Fachpresse in 1000 Stück und die Menschen, die damit umgehen, ja, die sind in jeder Sekunde in Gefahr. Ja, und darum, und das ist auch so und so kompliziert wie viele der Konstruktionen. In der Aussprache bei der Arbeiter- und Bauerninspektion, da wurde gesagt, nun gut, also einige Werkleiter sagten, ja, wir wissen nicht, was wir mit den Konstrukteuren machen sollen. Ja, ich habe ihnen keine Antwort gegeben. Ich möchte das hier von diesem Plenum aus heute tun. Kein Konstrukteur darf mehr sich erlauben, eine Konstruktion zu machen, die schlechter ist, wie die vorherige war. Ja? Ja. Ja. Wenn wir es noch gar nicht wissen, da fällt mir nur wie, wo will ich gar nicht sagen. Aber bitte sehr, ja, wie kommt denn jemand dazu, uns etwas Schlechteres zu machen, wie wir gehabt haben? Ja? Nee? Also, diese Ordnung, die sollte man einbringen. Genossen, ich möchte meine Redezeit beenden. Es gibt noch sehr, sehr viel dazu zu sagen. Ich denke, aber gemeinsam ran an die Dinge. Und die Bündnisverpflichtung gegenüber den Bauern der Landtechnik und unserer ganzen Instandsetzung. Und dann wird das schon klappen. In allen Betrieben geht es um die strikte Einhaltung der technologischen Disziplin. Liebe Genossen, was bei uns in Betrieben manchmal los ist, hier gibt es überhaupt keine Meinungsverschiedenheiten zwischen mir und Alfred Neumann, das gibt es heute in keinem kapitalistischen Betrieb mehr. Entschuldigt, dass ich vom ZK so offen die Frage stelle. Die Einhaltung der technologischen Disziplin im Betrieb ist oberstes Gesetz im Betrieb. Niemand hat das Recht, andere Zuteilung zu nehmen, beim Guss oder beim Sand oder bei dem oder bei jenem oder mit anderen Temperaturen zu fahren. Nicht wahr? Wir haben uns in der Pause unterhalten vorhin, Genosse Neumann und ich habe selbst untersucht in verschiedenen Betrieben, dass sie einfach Temperaturen regulieren. Dort, wo 800 Grad vorgesehen sind in einem Prozess, gehen sie zurück auf 600 Grad. Nur selbstverständlich ist das ein Produkt schlecht. Und wir kriegen solche Dinge, wie der Genosse Schröder hier leidenschaftlich uns vorgetragen hat. Die DDR ist nicht in der Lage, Kolbenringe zu machen. Das hat doch kennt. Das kann doch 1964, Ende 64, nicht mehr auf einem Plenum stehen. Kolbenringe, wo es heute also, was weiß ich, Schockwirkung gibt und Induktionsmethoden gibt und Hochfrequenzmethoden gibt und elektronische Methoden gibt, um den Guss zu verfestigen, um was wir für langsam laufende, schnell laufende Motoren den entsprechenden Kolbenring zu bauen. Nun bitte schön, liebe Genossen, ich bitte, wir sind doch gemeinsam verantwortlich. Ich will meine Verantwortung tragen für die Gesamtbilanz, vor der Partei einverstanden. Aber diese Dinge habe ich keinen Auftrag zu bilanzieren. Das hat mir kein Mensch im Politburo gesagt. Wir haben Gießereiinstituten in Leipzig. Nun messen wir doch mal daran, ob die Kolbenringe imstande sind herzubringen. Sollen sie doch in die Betriebe gehen und so lange sitzen bleiben? Das ist heute neue Form der wissenschaftlichen Arbeit. Sollen sie ihre Finger mit schmutzig machen, sollen so lange sitzen bleiben, bis wir Kolbenringe kriegen, wenn die Dinge so ernst stehen? Aber das muss man doch leiden, das kann ich doch nicht in den zentralen Plan reinschreiben. Das ist doch eine ganz normale Selbstverständlichkeit. Die merken doch auch, wenn in der Margarine ein bisschen mehr Wasser drin ist. Merken sie sofort, wenn es zu Hause spritzt, wenn die Frau also was braten will, spritzt das Wasser raus. Sofort Reklamation. Aber bei den Kolbenringen, das geht eben. Die werden abgeliefert, werden eingebaut, wieder ausgebaut. Und selbstverständlich kommt bei der Lage der Genosse Schröder mit seiner Arbeitskräftebilanz nie zurecht. Wie viel muss denn der die Motore demontieren und montieren bei dieser ganzen Lage? Das geht doch nicht, Genossen. Ja. Und für solche Arbeiten können wir auch nicht, da wird uns die Margot Honecker nie gestatten, ja, besondere Berufsbilder ausarbeiten, ja, die das machen. Also Genossen, hier müssen wir schon ein bisschen an die Brust klopfen und einfach verändern und die auf die Finger klopfen, ja, die das verursachen. Und ich bin auch einverstanden hier mit den Genossen, wir haben diskutiert darüber schon, das geht nicht alleine mit ökonomischen Sanktionen und ökonomischen Hebeln. Wir sind für hohe Prämien für gute Leistung, wir sind für Gehaltsabzug und Lohnabzug für schlechte Leistung, aber bei diesen Dingen, wenn die Republik so leidet, müssen Weisungen durchgesetzt werden und wenn die Schwarte kracht, das ist meine Meinung, Weisung mit ökonomischen Hebeln und die Kolbenringe werden gelöst.